Nach der Veröffentlichung der Erklärung des Sprechers des Ministeriums für Staatsschutz der TVRK sind alle Kreise und Schichten der TVRK voller Zorn und Hass gegen die Feinde. So Kang-myung, Mitarbeiter der Stadtbezirksleitung Pyeongchon des Jugendverbandes der Stadt Pyongyang, sagte, wie ein leichtfertiges Hündchen hätten die USA und Südkorea dummerweise geplant, wagemutig bei der Veranstaltung im Sonnenpalast Gumsusan, der Militärparade und Massendemonstration einen Bombenterror gegen das Führungsgremium der Republik auszuüben. Choi Yong-hun, Student an der Kim Il-sung-Universität, bemerkte, es sei der einmütige Wille der Koreaner, den Sonnenpalast Gumsusan, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il im Antlitz zu ihren Lebzeiten abgebahrt seien und den obersten Führer Kim Jong-un, Schicksal und Zukunft Koreas todesmutig zu verteidigen. Park Il-sin, Bereichsleiter des Vereinigten Stahlwerkes Zollima, sprach, zusammen mit den verruchten Feinden, die in der dummen Illusion befangen und vernünftig handeln, sei nicht unter einem Himmel zu leben. Alle Organisatoren, Teilnehmer und Anhänger der Intrige für den extremen Staatsterror sollten ausfindig gemacht und mit eiserner Faust unbarmherzig zerschlagen werden. Han Kyung-ae, Vorsitzende des Genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebes Unhwa im Kreis Eunchon, Bezirk Südpyongan, betonte, die hässlichen Unmenschen hätten die Liebe und das Vertrauen der Partei, die sie herangebildet habe, verraten. Sie würden nur den schrecklichsten Tod finden. Choi Jong-man, Vizeminister für Bauwesen und Baumaterialindustrie, sagte, die Armee und das Volk der TVRK würden den Terrorfanatikern der CIA und des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas, die bei der Durchsetzung der feindseligen Nordkorea-Politik an der Spitze wie verrückt leichtsinnig handeln, einen unbarmherzigen Vergeltungsschlag versetzen.